Die Geschichte über die Frauen. Die Geschichte, die sich in den vergangenen Jahren am meisten gewandelt hat, ist wahrscheinlich die von den Frauen. Jahrtausende haben Menschen rund um den Erdball geglaubt, Frauen seien weniger wert als Männer und könnten deshalb niemals Priesterinnen, Lehrerinnen oder Staatsoberhaupt werden. Wenn ein Mädchen fragte, woher wisst ihr, dass Frauen diese Ämter nicht ausüben können? Dann antworteten die Leute, sieh dich doch mal um, gibt's hier irgendwo eine Priesterin, eine Lehrerin oder ein weibliches Staatsoberhaupt? Das ist doch der beste Beweis, Frauen sind unrein, dumm und schwach. Aber das ist doch lächerlich, rief das Mädchen. Es gibt nur deshalb keine Priesterinnen, Lehrerinnen und weibliche Staatsoberhäupter, weil Frauen das nicht werden dürfen. Wenn es Mädchen nicht mal erlaubt ist, zur Schule zu gehen, wie sollen sie dann Lehrerinnen werden? Leider war dies jahrtausendelang der Normalzustand. Hier und da haben es zwar ein paar Frauen geschafft, Lehrerin, Priesterin und sogar Herrscherin zu werden, Kleopatra in Ägypten oder Katharina die Große in Russland zum Beispiel, aber sie waren absolute Ausnahmen. Viele Religionen akzeptieren auch heute noch keine Priesterinnen, weil Frauen angeblich unrein sind. Aber ansonsten hat sich viel gewandelt und in den meisten Ländern gehen Mädchen inzwischen genauso zur Schule wie Jungs. Deshalb gibt es mittlerweile auch viele Lehrerinnen, Professorinnen und Richterinnen. Einige Frauen haben es sogar an die Spitze ihres Landes geschafft. Als Präsidentin oder Premierministerin beweisen sie, dass Frauen ein Land genauso gut regieren können wie Männer. Es brauchte eine Menge mutiger Menschen auf der ganzen Welt, um an der alten Frauengeschichte zu rütteln. Eine dieser Mutigen ist Malala Yousafzai, die 1997 in Pakistan geboren wurde. Als sie 11 war, wurde ihre Heimatstadt Mingora von religiösen Fanatikern, den Taliban, angegriffen. Die Taliban glauben, dass Gott die Jungs den Mädchen überlegen gemacht hat und dass es ihn deshalb ärgern würde, wenn Mädchen zur Schule gingen. In Mingora verboten die Taliban den Mädchen sofort den Schulbesuch und zerstörten mehr als 100 Schulen, die Mädchen aufnahmen. Aber Malala lernte für ihr Leben gern und deshalb beschloss sie, weiter zur Schule zu gehen, obwohl es extrem gefährlich für sie war. Außerdem begann sie, ihre Stimme gegen die Taliban zu erheben. Sie startete einen Blog, in dem sie von ihrem Alltag erzählte. Und als sie bekannter wurde, gab sie Interviews in Zeitungen und sogar im Fernsehen. Ihre Botschaft? Mädchen müssen zur Schule gehen dürfen. Kein Gott würde Mädchen verbieten, etwas zu lernen. Das sei eine Geschichte, die wütende Männer erfunden hätten. Mädchen seien ebenso gut wie Jungs. Und es wäre ein Gewinn für alle, wenn Frauen als Lehrerinnen und Ärztinnen arbeiten dürften. Und noch einen Satz gab sie den Leuten mit auf den Weg. Ein Kind, eine Lehrkraft, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Malala bewies wirklich unglaublichen Mut, denn mit solchen Äußerungen riskierte sie ihr Leben. Eines Tages, Malala war 15, stoppte ein Mann ihren Schulbus, ging auf sie zu, zog eine Waffe und schoss ihr in den Kopf. Die Tat löste riesiges Entsetzen aus. Weltweit waren die Menschen in Gedanken bei Malala, die plötzlich eine der bekanntesten Jugendlichen überhaupt war. Mehr als 2 Millionen Pakistanerinnen und Pakistaner setzten ihre Unterschrift unter eine Petition und forderten, Mädchen den Schulbesuch zu erlauben. Und tatsächlich, das pakistanische Parlament hat dies später zum Gesetz gemacht. Malala hat sich von ihren Verletzungen erholt und reist seitdem durch die Welt, um Mädchen in anderen Ländern zu helfen, ihr Recht auf Bildung durchzusetzen. Obendrein hat sie ein Buch über ihr Leben geschrieben, das sich millionenfach verkauft hat. Der Präsident der Vereinigten Staaten und viele andere Staatsoberhäupter haben sie zu sich eingeladen. Mit 17 Jahren hat sie dann eine wichtige internationale Auszeichnung erhalten, den Friedensnobelpreis, als jüngste Preisträgerin, die es je gab. Dank Leuten wie Malala ist es heute in fast allen Ländern selbstverständlich, dass Mädchen zur Schule gehen. Genau wie Jungen. Und fast noch wichtiger, es ist inzwischen sonnenklar, dass die alte Geschichte über die Frauen nicht stimmte, dass sie totaler Blödsinn war. Bleibt die Frage, warum so viele Leute tausende von Jahren daran glaubten und warum einige das immer noch tun.